das Ziel? Wo soll es wohnen? Wer kann mir Antwort geben? Reißt mich mein Schmerz quälend entzwei? Wer außer dir hört den Schrei? Du weißt, wer ich bin.